Übung 6. Wir singen. Wollen wir ins Kino gehen? Ich geh lieber schlafen, ich geh lieber schlafen. Wollen wir ins Kino gehen? Ich hab keine Lust, ach nein. Wollen wir ins Kino gehen? Tut mir leid, ich kann nicht, tut mir leid, ich kann nicht. Wollen wir ins Kino gehen? Tut mir leid, ich kann heute nicht. Wollen wir ins Kino gehen? Ja, ich komme gern mit, ja, ich komme gern mit. Wollen wir ins Kino gehen? Ich komme gerne mit, oh ja.